Deutschlandfunk. Kommentar. In der Debatte um die Ermittlungen wegen Landesverrates gegen die Internetplattform Netzpolitik.org schieben sich die Behörden den schwarzen Peter zu. Generalbundesanwalt Range steht in der Kritik, weil er die Ermittlungen einleitete. Verfassungsschutzpräsident Maaßen, weil er diese durch seine Strafanzeige angestoßen hatte. Und die Bundesregierung, weil sie das Ganze nicht abgewendet habe. Wo liegt das eigentliche Problem? Gudula Geuter kommentiert. Öffentlich und wie die Kesselflicker streiten sich Verfassungsschutz und Generalbundesanwalt. Das zeigt, die Ermittlungen gegen die Blogger von Netzpolitik.org wegen Veröffentlichung als vertraulich eingestufter Verfassungsschutzdokumente waren ein Fehler und diese Botschaft ist bei den Beteiligten auch angekommen. Das ist ja immerhin schon was. Dass sie mit dem Finger aufeinander zeigen, ist nicht schön, aber es trifft in jedem Fall nicht die Falschen. Der Generalbundesanwalt ist verantwortlich für die Affäre. Er ist Herr des Verfahrens. Da kann er sich nicht rausreden. Gleich zurücktreten muss er deshalb trotzdem nicht. Harald Range hat offenbar versucht, nach der Devise zu handeln. Wasch den Journalisten den Pelz, aber mach sie nicht nass. Er hat Ermittlungen aufgenommen, aber nur um gleich klarzustellen, so recht glaubt er selbst nicht dran, wie es ihm nicht andere, ein externer Gutachter, wo hat es sowas schon gegeben, grünes Licht geben, soll nicht abgehört, nicht durchsucht und nicht beschlagnahmt werden. Das ist alles nicht besonders geradlinig, mutig und klar, aber es ist, und da kommen wir zu den anderen Beteiligten, nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem liegt bei den Diensten, im konkreten Fall beim Verfassungsschutz. Einiges spricht dafür, dass dessen Strafanzeige letztendlich zumindest auch auf die Journalisten zielte. Nicht zuletzt befand immerhin der Geheimdienst in eigener Sache in einem Gutachten, die veröffentlichten Dokumente seien so wesentlich, dass ihr Verrat der Verrat von Staatsgeheimnissen sei. Das zielt auf Landesverrat, das zielt damit auch gegen die Journalisten. Das zielt mit Kanonen auf Spatzen. Aber wie gesagt, das hätte der Generalbundesanwalt nicht mitmachen müssen. So wie es gelaufen ist, hat das Verfahren aber nur ein allgemeineres Problem deutlich gemacht. Denn mit Kanonen wird nicht nur auf den Spatz in Gestalt der Journalisten geschossen. Seit Monaten trifft es alle, die sich mit den Geheimdiensten auseinandersetzen wollen, auch im parlamentarischen Raum. Bei den Geheimdiensten, auch beim Verfassungsschutz, herrscht insgesamt eine Kultur des Raunens und des Schweigens, die die Auseinandersetzung, die die Demokratie bräuchte, verhindert. Das ist nicht neu. Bereits beim BND-Untersuchungsausschuss vor 8 Jahren stritt man sich darüber, ob allen Ernstes bereits veröffentlichte Presseartikel der Geheimhaltung unterliegen sollten. Beim NSA-Untersuchungsausschuss vervielfältigt sich das Problem. Hier wird die laufende Praxis der Dienste hinterfragt. Und über eben die darf kein Abgeordneter reden, kein Mitarbeiter, kein Experte. Was die Journalisten von Netzpolitik.org veröffentlicht haben, das war der Plan des Bundesverfassungsschutzes, das Internet umfassender zu beobachten, spezialisierte Stellen und Mittel inklusive. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte muss darüber diskutiert werden. Das verhindern nicht nur die Dienste, das verhindert das Innenministerium, das verhindert das Kanzleramt, das seit langem raunend mit Strafanzeigen droht. Wenn hier Schwarzer Peter gespielt wird, dann spielt der Generalbundesanwalt zwar mit, aber bevor der zurücktritt, sollten noch so einige diese Karte auch ins Blatt bekommen. Auch die Kanzlerin.